Ungleichheit. Armut in Deutschland offenbart sich im sozialen Vergleich. Wer weniger hat als andere, mit denen er sich vergleicht, fühlt sich ärmer. Sei es, dass alle Auto fahren und er selbst Fahrrad, sei es, dass er nur 2 gute Hosen besitzt und andere 5, sei es, dass er noch einen Röhrenfernseher hat und andere einen großen Flachbildschirm. Dies ist die klassische Problemlage eines Empfängers von Transferleistungen. Ein 21-jähriger Student dagegen hat zwar noch weniger Geld, aber er fährt gerne Fahrrad, hat im Augenblick nur eine gute Hose und macht sich nichts aus Fernsehen. Geld ist nicht sein Problem, er hat ganz andere. Die attraktiven Mädchen interessieren sich immer für seine Freunde. Das Erasmus-Stipendium in London wurde ihm verwehrt, sein Freund darf aber hin. Der subjektive Leidensdruck dieses Studenten ist mindestens so groß wie der des Transferempfängers. Er ist allerdings nicht arm an Geld, sondern arm an Chancen bei Mädchen und vor der Stipendienauswahlkommission. Nach Amartya Sens Definition von Armut als Armut an Teilhabemöglichkeiten würde sich dieser Student sicherlich als arm bezeichnen. Die begehrten Mädchen übersehen ihn und das Auslandssemester in London ist ihm verwehrt. Das betrübt ihn und lässt ihn die Welt als ungerecht empfinden. Die Welt ist ungerecht. Die Gaben der Natur, Schönheit, Intelligenz, Gesundheit sind ungleichmäßig verteilt und nicht nach dem Grundsatz, dass der, der die schönere Seele hat, auch die bessere genetische Ausstattung erhält. Der Zufall, ob man in Somalia oder Deutschland, in eine wohlhabende Mittelstandsfamilie in Düsseldorf oder als drittes Kind einer alleinerziehenden arbeitslosen Hilfsarbeiterin in Duisburg-Hamborn geboren wird, sorgt für weitere krasse Ungerechtigkeiten. Und die Wechselfälle des Lebens, sowie das Glück und das Geschick, mit denen man ihnen begegnet, tun ein Übriges. Genau betrachtet ist der Gedanke, dass die Chancen der Menschen gleich seien, absurd. Wer schön oder intelligent ist, hat andere Chancen als jemand, der hässlich oder dumm ist. Und diese ungleiche Ausgangslage produziert unablässig Ergebnisse, die noch ungleicher sind. Armutsbekämpfung kann daher nur Teil der gesellschaftlichen Bemühung sein, vorhandene materielle Ungleichheiten auf ein von der Gesellschaft als tolerabel empfundenes Maß zu reduzieren. In der Demokratie darf dies nie die Möglichkeit des Einzelnen einschränken, aus seinem Charakter, seinen Fähigkeiten und seinen Eigenschaften das Beste zu machen. Selbst bei vollständiger Chancengleichheit der Ausgangslage würden die unterschiedlichen Begabungen und Einstellungen, die unterschiedliche Gesundheit und das unterschiedliche Glück der Menschen unaufhebbar dafür sorgen, dass menschliches Leben und Wirtschaften zu ungleichen Ergebnissen führen. Damit entsteht relative Einkommens- und Vermögensarmut ständig neu und kann niemals beseitigt werden, solange nicht staatliche Umverteilung für eine weitgehende Gleichheit der Ergebnisse sorgt. Das aber ist in einer Demokratie gar nicht möglich, solange dort die relativ Armen, zu deren Gunsten umverteilt wird, eine Minderheit bilden. Es wäre nur möglich in einer Wohlfahrtsdiktatur, in einem Tugendregime mit Staatsterror. Gleichheit, auch Einkommensgleichheit, hat sich bisher niemals ohne totalitäre Methoden durchsetzen lassen, was regelmäßig in Diktatur und Blutvergießen endete. Selbst die maximal erreichbare Gleichverteilung von Einkommen und Vermögen würde aber nichts an der natürlichen Ungleichheit der Menschen in Bezug auf Eigenschaften, Fähigkeiten und vielem anderen mehr ändern. Unserem unglücklichen Studenten wäre erst geholfen, wenn ihm die begehrten Mädchen unter den Aspekten von Gleichheit und Gerechtigkeit zugeteilt würden. Über Ungleichheit und Gerechtigkeit lässt sich dennoch trefflich streiten. Die von Frank Nullmeier gestellte Frage, wie viel Ungleichheit ist gerecht, muss ernst genommen werden. Aber man kann nicht einfach, wie Nullmeier das tut, jedes Anwachsen von Ungleichheit als wachsende Gerechtigkeitslücke kritisieren. Dazu sind die Gründe von Ungleichheit zu verschieden und dazu ist der Gerechtigkeitsbegriff auch viel zu diffus. Das wirft die Frage nach der Gerechtigkeit in Bezug auf die Armut auf.